Saurer Regen, graue Wände, dein Konzept ist am Ende. Echte Arbeit, Fehlanzeige, man steht da mit leeren Händen. Stehe draußen in der Kälte, werde nass von dem Regen. Schaue hoch in den Himmel und ich hasse dieses Leben. Ich mach mittelmäßig Kohle und fahr trotzdem BVO, weil ich weiß, irgendwann roll ich im Siebener vom Hof. Zur Not tick ich weiter meinen Stoff an Kanacken, bis die ganz von alleine ihre Sachen packen. Jeden Tag dieser Hass, diese Knarre am Gürtel. Ich warte auf den Bus mit dem Messer im Stiefel. Du fährst mit deinem Vater aus Spaß mal nach Prag. Ich sehe meinen Vater nur einmal im Jahr. Nur einmal im Leben war dein Schwanz in Aktion. Und was kam bei rum, ein dummer Hurensohn? Ich sitz auf der Treppe, das Elend im Blick. Der Bastard schaut rüber und der Abzug klickt. Das ist das Leben im Ghetto, so hart wie Beton. Du siehst mich unten am Block und springst vom Balkon. Denn ich regiere mein Reich mit der harten Hand und bringe Angst und Schrecken übers Vaterland. Es ist mein Schlagring, du Spaß, der deinen Kiefer bricht. Meine Jungs stehen zusammen, kameradschaftlich. Wir marschieren durch die Hölle mit erhobenem Haupt. Gegen alles und jeden immer geradeaus. Das ist das Leben eines Deutschen ohne Skrupel, ohne Mitleid. Geprägt von lauter Hass und der Ungewissheit. Wer weiß, was morgen passiert, vielleicht ist morgen der Tag. Der Tag, an dem ich sag, ich schlag den Bastard ins Grab. Vielleicht krieg ich nen Job und fang von vorne an. Oder werde Waffenschieber auf Helgoland. Was ist los mit dir, du bist so kreidebleich. Dich Opfer zu ficken war ne Kleinigkeit. Schieb deinen Arsch zurück über die holländische Grenze und feier mit den Homos ne Party voller Schwänze. Ich feier im Keller mit Jägermeister, denn Stress auf der Straße ist unvermeidbar. Ich bleibe hier stehen wie eine deutsche Eiche. Eure Kapitulation könnt ihr selber unterschreiben. Ich scheiße auf Frieden, das ist Krieg mit Kanonen. Dieser Sound kommt von oben wie ein Adler geflogen. Das ist das Leben im Ghetto, so hart wie Beton. Du siehst mich unten am Block und springst vom Balkon. Denn ich regiere mein Reich mit der harten Hand und bringe Angst und Schrecken übers Vaterland. Es ist mein Schlagring, du Spaß, der deinen Kiefer bricht. Meine Jungs stehen zusammen, kameradschaftlich. Wir marschieren durch die Hölle mit erhobenem Haupt. Gegen alles und jeden immer geradeaus. Yeah.